Erster König Josia feierte ein Passafest für Jahwe in Jerusalem. Sie schlachteten das Passa am 14. Tag des ersten Monats. Zweiter, er gab den Priestern ihre Aufgaben. Er ermutigte sie zum Dienst im Tempel Jahwes. Dritter, Josia sprach zu den Leviten. Sie lehrten ganz Israel und dienten Jahwe. Er sagte, stellt die heilige Lade in den Tempel. König Salomo, Davids Sohn, baute diesen Tempel. Ihr müsst die Lade nicht mehr tragen. Dient jetzt Jahwe, eurem Gott, und seinem Volk Israel. Vierter, macht euch bereit nach euren Familien und Gruppen. Folgt den Regeln von König David und seinem Sohn Salomo. Fünfter, stellt euch im Heiligtum auf. Ordnet euch nach den Familien eurer Brüder, dem Volk. Jede Gruppe soll eine Abteilung von einer Levitenfamilie haben. Sechster, schlachtet das Passa und macht euch heilig. Bereitet alles für eure Brüder vor. Macht es so, wie Jahwe es durch Mose befohlen hat. Siebter, König Josia gab dem Volk viele Tiere. Er gab 30.000 Lämmer und Ziegen. Er gab auch 3.000 Rinder. Das waren Passaopfer für alle Anwesenden. Alle Tiere gehörten dem König. Achter, Josias Beamte gaben freiwillig Spenden. Sie gaben für das Volk, die Priester und die Leviten. Hilkia, Sacharja und Jehiel waren Fürsten im Tempel. Sie gaben den Priestern 2.600 Lämmer und 300 Rinder für die Passaopfer. Neunter, Chanania, Semaja und Netanel waren Josias Brüder. Hasabja, Jael und Josabad waren Levitenführer. Sie gaben den Leviten 5.000 Lämmer und 500 Rinder für die Passaopfer. Zehnter, der Dienst war gut organisiert. Die Priester standen an ihren Plätzen. Die Leviten stellten sich in ihren Gruppen auf. Sie taten alles, wie der König es befahl. Elfter, dann schlachteten sie das Passa. Die Priester nahmen das Blut und sprengten es. Die Leviten zogen die Haut von den Tieren ab. Zwölfter, sie trennten die Tiere für Brandopfer ab. Sie gaben sie den Familien des Volkes. So konnten sie Jahwe Opfer bringen. Das stand im Buch von Mose. Sie machten es auch so mit den Rindern. Dreizehnter, sie brieten das Passa am Feuer, wie es vorgeschrieben war. Sie kochten die Opfergaben in Töpfen und Schüsseln. Dann brachten sie alles schnell zum Volk. 14. Danach bereiteten die Leviten Essen für sich und die Priester vor. Die Priester, Aarons Nachkommen, opferten Brandopfer und Fettstücke. Sie arbeiteten bis in die Nacht. Darum bereiteten die Leviten für sie das Essen zu. 15. Die Sänger, Asafs Nachkommen, waren an ihren Plätzen. Sie folgten den Regeln von David, Asaf, Heman und Jedutun. Jedutun war der Seher des Königs. Die Torhüter waren auch an ihren Toren. Sie mussten ihren Dienst nicht verlassen. Ihre Brüder, die Leviten, bereiteten das Essen für sie vor. 16. An diesem Tag war der ganze Dienst für Jahwe geordnet. Sie feierten das Passafest. Sie brachten Brandopfer auf dem Altar Jahwes dar. Alles geschah nach dem Befehl von König Josia. 17. Die Israeliten, die da waren, feierten das Passa. Sie feierten auch das Fest der ungesäuerten Brote. Das Fest dauerte 7 Tage lang. 18. So ein Passafest gab es seit dem Propheten Samuel nicht mehr. Kein König von Israel hatte so ein Passa gefeiert. Josia feierte es mit Priestern, Leviten und allen Israeliten. Auch die Bewohner Jerusalems waren dabei. 19. Dieses Passafest feierten sie im 18. Jahr von Josias Herrschaft. 20. Danach hatte Josia den Tempel wiederhergestellt. König Necho von Ägypten kam, um bei Karkemis zu kämpfen. Karkemis lag am Fluss Euphrat. Josia zog ihm entgegen. 21. Necho sandte Boten zu Josia. Er sagte, was willst du von mir, König von Juda? Ich kämpfe nicht gegen dich. Ich kämpfe gegen ein anderes Haus. Gott befahl mir, schnell zu sein. Kämpfe nicht gegen Gott, der mit mir ist. Sonst wird er dich zerstören. 22. Aber Josia hörte nicht auf Necho. Er wollte Necho angreifen. Er hörte nicht auf Nechos Worte. Diese Worte kamen von Gott. Josia zog in die Ebene von Megiddo, um zu kämpfen. 23. Schützen schossen auf König Josia. Der König sagte zu seinen Dienern, bringt mich weg. Ich bin schwer verletzt. 24. Seine Diener nahmen ihn vom Streitwagen. Sie fuhren ihn auf einem anderen Wagen. Sie brachten ihn nach Jerusalem. Dort starb er. Sie begruben ihn bei seinen Vätern. Ganz Juda und Jerusalem trauerten um Josia. 25. Jeremia schrieb ein Klagelied für Josia. Alle Sänger und Sängerinnen sangen über Josia. Sie tun das bis heute in ihren Liedern. Man machte es zu einer festen Regel für Israel. Diese Lieder stehen in den Klageliedern. 26. Die weitere Geschichte von Josia steht geschrieben. Auch seine guten Taten, die dem Gesetz Jahwes folgten. 27. Seine frühere und spätere Geschichte steht auch geschrieben. Man findet sie im Buch der Könige von Israel und Juda.